Sag nicht nein, Gott ruft auch dich, sieh wie es um dich steht. Sag nicht nein, wenn dir sein Wort tief zu Herzen geht. Sieh, er liebt dich, nimmt deine Sünden und die Lasten dir fort. Neues Leben will er geben, komm und glaube seinem Wort. Sag nicht nein, denn deine Zeit liegt nicht in deiner Hand. Sag nicht nein, die Zeit vergeht wie die Spur im Sand. Sieh, er liebt dich, nimmt deine Sünden und die Lasten dir fort. Neues Leben will er geben, komm und glaube seinem Wort. Sag doch ja, er liebt dich so und gab sein Leben hin. Sag doch ja, er ist dein Ziel und des Lebens Sinn. Sieh, er liebt dich, nimmt deine Sünden und die Lasten dir fort. Neues Leben will er geben, komm und glaube seinem Wort.